Zwischen den Jahren aus Die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Zwischen den Jahren. Mit geschwollener Gewalt sie fassen, sich in sie sinken lassen, in ihre Blindheit, ihre Angst, ihre Fülle, ihren Schrei, ihre Liebe haben wie verbrannten Brei. Auch das geht vorüber. Dann springt er aus dem Bette und ist noch mit sich selbst beisammen, starrt in sein Herz hinüber, dort waren einmal Flammen. Er hört sie weinen, Tropfen fallen auf seine Hand, diese Hand. Er hört auch ferne verhallen die Sanftheit, die dem grellen Kopfe fortgerannt. Ende von Zwischen den Jahren.